Wochen. Gib euch eins auf die Fresse, danach gleich auf die Ohren. Gönn mir jede Park Chicken McNuggets zu Big Mac statt den Box. Zack, kau, steht dein Kinn weg. Während ich deiner Mama Ehrentisch denke, schlag ich dir nebenbei die Zähne auf der Wichsfresse. Eure Mucke ist so wack, ich glaub, ich heule gleich, denn ich führ den Krieg alleine an, genauso wie bei Wolfenstein. Ich und Mao Zedong, ich glaub, wir können Brüder sein. Ich benehme mich wie Hitler, sogar ohne Führerschein. Mein Körper hat die Konsistenz von Kau oder Knetgummi. Ich entwickel mich immer weiter, genau wie Evoli. Bin ich wie ein Gangster auf die Kacke hauen, ich rap nicht über'n Plattenbau. Oder wie geb ich die Patte aus? Ich will jeden Tag nur Mucke machen oder Döner essen und nicht nach ein paar Klicks, genauso wie ein Köter rappen. Niemand im Deutschrap bringt diesen Style. Ich bin gelangweilt, denn ihr klingt alle gleich. Ich bin verdammt normal der King of Rap und sogar der Einzige, der sich niemals bezwingen lässt. Niemand im Deutschrap bringt diesen Style. Ich bin gelangweilt, denn ihr klingt alle gleich. Ich bin verdammt normal der King of Rap und sogar der Einzige, der sich niemals bezwingen lässt. Ich schlag dich grün und blau, das nennt man Kollateralschaden. Danach ist die Fresse blutig wie deine Arschhaare. Zwei Flows, Energie, dicke fette Bretterbeats. Und ich zerhacke dir deine Fresse so wie Sellerie. Mucke ist fresh wie Disketanze von Chris Cross. Ich fick dich deiner Bastard mit Schwanz und mit Flipflops. Ich bin alle Rapper kombiniert in einem. Ja, ja, du bist auch ein Rapper, aber kombiniert mit Scheiße. Ey, du bist du in der Pubertät, warum so viele Pickel, Bitch? Von oben sieht dein Pimmel aus wie Yoda oder Pickelrick. Ich mache dicken Haufen Pass mit die Klobrille. Vor Corona brauch ich bei dir Desinfektionsmittel. Für Deutschrap ist das ne Kampfansage. Hört endlich auf, euch gegenseitig euren Schwanz zu blasen. Statt mit dem Lambo komm ich fett in nem Toyota. Steige aus mit einem Mantel und bin fresh wie Meister Yoda.